Aber bei Bukhari und bei Muslim ist überliefert worden, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم, wenn er Etikaf machen wollte, betete er sein Fajr-Gebet und dann ging er zu seinem Ort, wo er Etikaf machen wollte. Also offensichtlich widerspricht sich das. Die einen sagen, die Mehrheit sagen, er soll vor dem Maghrib der 21. Nacht sein Etikaf angehen. Und dann im Hadith heißt es, betete sein Fajr-Gebet und dann ging er zu seinem Etikafplatz. Okay? Und das ist keine Meinungsverschiedenheit, es ist kein Widerspruch, weil der eine redet davon, wann man sein Etikaf anfängt, und das andere redet davon, wann er sich an den Ort in der Moschee begibt, wo er sein Etikaf machen möchte. Ja. Und deswegen ist es keine Meinungsverschiedenheit. Und endet, wann endet der Etikaf? Ganz einfach, sobald Ramadan zu Ende ist. Und zwar mit dem Sonnenuntergang des letzten Tages, genau. Sobald praktisch die Eid-Nacht anfängt. Die Nacht vor dem Eid-Tag anfängt. Genau. والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا